Deutschlandfunk. Das Feature. Mein Gott, Liebestunnel. Was für ein Titel. Heiraten in Las Vegas. Das ist schon besser. Radio Road Movie. Von Małgorzata Dajerwe und David Zane Meyerowitz. Die Vorgeschichte. Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin. Schlesische Straße 27a. Ehe- und Lebenspartnerschaft Register, 2. Etage. Sie wohnen unter einer Anschrift? Also, sie wohnt offiziell in Polen, ich wohne offiziell in Frankreich, aber wir haben zusammen eine Wohnung hier in Berlin und ich bin angemeldet. Gibt es einen Grund, warum Sie jetzt in Deutschland heiraten wollen? Einen Grund? Natürlich. Wahrscheinlich lebt der Franzose aus New York in Kreuzberg. Neutrales Territorium. Weder... Noch... Le formulaire rose, ce sont des informations sur votre mariage. Donc ça, vous le lirez ensemble à la maison. In ihren jeweiligen Heimatländern einen Ausländer zu heiraten, ist ganz bestimmt ein administrativer Albtraum. In Berlin wird es sicher einfacher. Wir brauchen im Grunde von Ihnen die Heiratsurkunde aus Großbritannien, das französische Gerichtsurteil aus Frankreich, was ja dort schon in Französisch vorliegt. Das müssen Sie jetzt die gesamten Seiten ins Deutsche übersetzen lassen. So, da brauchen wir eine mehrsprachige Eheurkunde. Und wir brauchen auch das Scheidungsurteil. Die Heiratsurkunde, die ist schon mehrsprachig international, aber das Scheidungsurteil muss auch wieder übersetzt werden. Hilfe. Wobei das jetzt auch bei einer Eheschließung, als Beispiel in Frankreich, muss ja das andere Land auch übersetzt werden. Aber so haben sie es doppelt. Dadurch, dass sie jetzt in einen Drittstaat gehen, haben sie es doppelt. Allein schon wegen der ganzen Übersetzung. Das ist aus meiner Sicht wird ein teurer Spaß. Da muss es doch eine Abkürzung geben. Aha, da steht's. Liebestunnel. Heiraten in Las Vegas ist einfach, unbürokratisch und wenn man das will, unglaublich romantisch. Egal ob für Rock'n'Roller mit einer Büchse Bier im Drive-Thru, etwas mondäner in Hubschrauber und Super Sweet oder an den schönsten Plätzen der wilden Landschaften. Alle Eheschließungen, egal für welche Art man sich entscheidet, sind laut Haager Übereinkommen absolut gültig. Hello, good morning. Hi. Good morning. Can you give me some information about your love chapel? Er ruft tatsächlich in der Liebestunnelkapelle in Las Vegas an. Okay, and even without making an appointment. Correct. And how long does it take? 5-10 minutes. 5 bis 10 Minuten? Okay. So lang? Thank you very much. And, eine Heirat im Liebestunnel. Bye. Naja. Have a good day. Welcome you to Denver. We certainly have enjoyed serving most of you today. I mean, all of you today. Come back and see us again real soon. And just remember, folks, if you don't see somebody with a smile, just give them yours. Wenn du jemand ohne Lächeln siehst, schenk ihm deines. In Denver haben sie offensichtlich den billigsten Chevrolet gemietet, den sie kriegen konnten. Sie hat ihr polnisches GPS mitgebracht, das sie Andrzej nennt. Scratch, Bravo. This is Star Country 104.5. Stay tuned, that forecast is coming up. Go to Palace Drugs for seasonal savings. Right now, trick-or-treat candy, including Reese's, M&M's, Butterfinger and more, are on sale. 2 bags for $5. Sie scheinen genauer zu wissen, wo sie hinwollen. Aber sie haben es offenbar nicht gar so eilig, dort anzukommen. Von Denver in Colorado nach Las Vegas in Nevada sind es fast 1000 Kilometer. Vielleicht sind sie einfach noch unentschlossen. Sie kann unmöglich ein Hochzeitskleid in ihrem kleinen Köfferchen haben. Schau ihn mal an. Er sieht aus wie eine Vogelscheuche. Remember, one man's junk is another man's treasure. Ja, genau. Check it out every Friday morning. Der Abfall des einen ist der Schatz des anderen. Star Country 104.5. Oh, how you sparkle, and oh, how you shine. There's more than the wine, and he must do something that I didn't do. Victor, Colorado, 11. Oktober 2011. What brought you to Victor? Sie sind zufällig in Alex and Miss Mary's Cafe. Old timers sitting on the corner talking, and now they're just full of ding ding ding ding ding ding ding ding ding, which I have no use for. Das wäre also ein mögliches Leben für ein reifes Paar. Zwei entwurzelte Hippies in einer Goldgräberstadt aus dem 19. Jahrhundert. 400 Einwohner. Nur, was kann man tun in so einer tiefsten Provinz? I'm a 1/20th owner of a gold mine. I panned the gold for my second wife's wedding rings. Every child she bore me, I panned her a piece of jewelry to celebrate the children. Nun ja, Gold waschen. Alex hat für den Ehering seiner zweiten Frau Gold gewaschen. Vielleicht kommt die zukünftige polnische Braut am Ende auch zu einem Ring. Schau dir doch mal diesen nackten Finger an. Do you still actually do gold mining? Oh yes. Oh yes. Is it possible? The way mining works. Und so macht er das. If it's public land. There's different kinds of public land. We have national parks, we have monuments, we have forests. Excuse me, do you have also sugar? Of course. Wie in den alten Cowboy-Filmen. Du brichst auf nach Westen und suchst Gold. If you're within the state regulations, you can go into basically any public river, any public creek, and vacuum the gold out of the bottom. Wenn du welches findest, gehört es dir. Du brauchst keinerlei Ansprüche anzumelden. Well, in 1978, I paid off my house, bought my wife a car, the children got bicycles. 1978 hat er damit die Hypothek für sein Haus abbezahlt, seiner Frau ein Auto gekauft und die Kinder haben Fahrräder gekriegt. Alex Goldsuchergeschichten gehen endlos weiter. Der Kreuzberger Franzose aus New York scheint in Betracht zu ziehen, für den Rest seines Lebens mit seiner künftigen polnischen Gattin in Colorados Rinnsalen Gold zu waschen. Aber die polnische Dame hat es offenbar höllisch eilig, diesem traumhaften Schicksal zu entkommen. Wisechoice Medical Marijuana Certification has proudly served the SLV since 2009. Da, die Grenze zwischen Colorado und New Mexico. Im Autoradio Dr. Clevertips medizinische Marihuana-Beratung. Make the wise choice for your medical marijuana certification. Visit www.collomarijuanadr.com. San Cristobal, New Mexico. Auf der Straße nach Taos am 12. Oktober 2011. Der französische Bräutigam steht vor einem Schild mit der Aufschrift D.H. Lawrence Road. Sie suchen nach der D.H. Lawrence Ranch, wo der Autor mit seiner deutschen Frau Frieda gelebt hat und wo die berühmten Romane über Paarbeziehungen entstanden sind. Ja, Romane, die jedermann vom Gedanken ans Heiraten für immer und ewig abschrecken konnten. Der Regenbogen. Erstes Kapitel. Wie Tom Brangwen eine Polin heiratete. Sie waren einander so fremd, sie würden für immer Fremde bleiben, sodass seine Leidenschaft eine harsche Folter für ihn war. Er hielt es nicht aus, in ihrer Nähe zu sein und um die extreme Fremdheit zwischen ihnen zu wissen. Zu wissen, wie hoffnungslos fremd sie einander waren. D. D.H. Lawrence was here in Taos for 3 years, and in the Forbidden Art series, there are 13 paintings that he painted between 2627 and 1928. Im La Fonda Hotel in Taos gewährt man ihnen eine private Besichtigung der verbotenen Gemälde des Schriftstellers aus den 1920er Jahren, die in England als Pornografie galten. Sie hängen in einem separaten Raum des Hotels hinter einem Vorhang. Victorian society at the time. Over here, you might notice this is a picture of Frida, and here's a picture of Frida up here. You can see she's a very matronly figured woman. Diese Abbilder von Frida sind so zahm. Es ist schwer vorstellbar, dass sie konfisziert und verboten wurden. In diesem Zimmer werden sogar Hochzeitsempfänge gegeben, mit den Gemälden als Hintergrund. Dann wird der Vorhang aufgezogen. Lady Brett, Mabel Dodge, Lujan, and Frida were sitting out at the coffee table there at the ranch after Frida came back with D.H. Lawrence's ashes. Drei der wichtigen Frauen in Lawrence' Leben erheben Anspruch auf den Topf mit seiner Asche. Frida could have the ashes, and Mabel Dodge, Lujan says, no, he told me I could have the ashes. And Lady Brett says, oh, no, no, he told me I could have the ashes. And Frida got fed up with the whole argument, took the ashes Voller outside. Voller Wut greift sich Frida die Urne, rennt damit aus dem Haus und kippt die Asche in eine Schubkarre voller Zement. So nobody has the ashes. Thank you for calling the Clark County Marriage License Bureau. We are located at the Regional Justice Center, 201 Clark Avenue, Las Vegas, Nevada. We are open every day, including holidays. Hours of operation are 8 a.m. until 12 midnight. Das Heiratsbüro in Las Vegas ist täglich von morgens 8 bis Mitternacht geöffnet. Sogar Weihnachten. Für Notfälle, nehme ich an. Same-sex marriage is now legal for a tiny sliver of Washington state. This week, the Suquamish tribe on the Kitsap Peninsula became the first in Washington to approve such a measure. Aha, gleichgeschlechtliche Heirat gerade legalisiert für den Suquamish-Indianerstamm. Es hat keinen Widerspruch gegeben und es wird erwartet, dass andere Indianerstämme dem Beispiel folgen. I'm Liz Jones, KUOW News. Und weiter geht's von einer lebenden Filmkulisse zur nächsten. Der Reiserausch hält sie immer wieder vom Heiraten ab. Der kleine weiße Chevrolet durchquert ein trostloses Gelände mit Eisenbahnschienen und fährt direkt wieder ins 19. Jahrhundert. Ein Ort mit nur einer Straße, nur einem Kramladen, einer Bar und ein paar streunenden Hunden. Not very many people live here. About like 200 people. 200? Yeah. And what's the name of this town? Cerrillos. Cerrillos, New Mexico. Yeah, it means little hills. Der Mann, der auf der Terrasse von Mary's Bar in Cerrillos liegt, ist völlig betrunken. I don't know, you guys, she's angry. Excuse me. Aber das hält ihn nicht davon ab, seinen ganzen Stolz über sein Dorf auszubreiten. Have you seen that movie, Young Guns? It's filmed right here, the main street. Young Guns, den Western habe ich mal gesehen. Einer der Young Guns hat eben ein mexikanisches Mädchen geheiratet. Er will nicht mehr schießen, will nur seine Hochzeitsnacht vollziehen und dann steht plötzlich Billy the Kid vor der Tür. Left is in a cold beer. In Mary's Bar hängt ein großes Plakat von Young Guns. Der feiste Barmann, Marys Ehemann wahrscheinlich, sagt, dass er in dem Film keine Rolle gekriegt hat. Aber über der Bar sieht man einen Aufkleber, perfekt passend für dieses Nest. Is that your sign? No, it's a bumper sticker. Bumper sticker. Gun control means using both hands. Waffenkontrolle heißt, beide Hände benutzen. Huh? Just wake up. No, I went out, Mom, and then I come get your drunken brother. Der Cowboy, der eben die Bar betreten hat, erweist sich als Bruder des Barkeepers. Und er ist auch der Bruder des Betrunkenen auf den Stufen vor der Bar. Wir sind offenbar in einer dieser verlorenen Städte, wo jeder mit jedem verwandt ist. Where are we from? Yes, sir. Well, I'm from Poland. Damn, we get the way down here. Welche Vorstellungen mag sich dieser Cowboy von Polen machen? Höchstens, dass das Leben dort aufregender ist als in dem langweiligen Sirius. Wenn er nur wüsste. Long way from home, though. Long way from home. That's my favorite place to be. Away from home. Huh? Long way from home. Over on the north side. Albuquerque, New Mexico. You'll find the funnel cake. Flohmarkt. It's a blue building behind the tarps and canopy. 15. October 2011. They also sell breakfast burritos. These blankets are $10 here. They're native blankets. Echte eingeborenen Decken aus Mexiko. Sogar von hier aus kann man das Etikett Made in China erkennen. And this Nino? That's Nino Santos, that's Jesus as a baby. $10, all $10. Nur $10 für dieses kitschige Jesulein. Would you like to take one home today? Aber das ist es nicht, was sie sucht. Sie nimmt eine riesige Sonnenbrille mit 10 cm hohem Kaktusdekor. Und wie wäre es jetzt mit etwas Schmuck und anständiger Hochzeitskleidung? I would love to buy you one. Because that's very special. Kauf ihr einen Ehering, Herrgott, nochmal. Nein, sie sind es nicht. Dies ist eine öffentliche mexikanische Hochzeit auf einem Platz in Albuquerque. Jeder, der vorbeikommt, kann teilnehmen. Seltsam. Die Mariachi-Band übt schon auf der Wiese. Schnell, die Mariachis bitte. Gallup, New Mexico. Nein, das ist kein Hochzeitsorchester, sondern ein automatisches Klavier in der Lobby des legendären El Rancho Hotels. So steht es am Eingang. Okay. Well, the movie star would come in every 6 months and they'd hire the Indians. And the movie stars came in, used to be the cavalry. And they chase the Indians and kill thousands of them. Ein netter alter Herr, Armand Ortega, erzählt, wie die US-Kavallerie gleich da draußen vor dem Hotel Tausende von Indianern abgeschlachtet hat. Er meint eindeutig all die Filmhelden, die hier untergebracht waren, als draußen in der Wüste die Western gedreht wurden. John Wayne, Jack Benny, Jane Wyman, Ronald Reagan, Wallace Berry, Kirk Douglas. Yeah, there's a list here. Die Europäer wollen aber von den Liebesaffären, den Hochzeiten im Hotel hören. Oh yeah, a lot of people got married here. I mean, Ronald Reagan, late 30, 39 or early 40s, met his wife, his first wife here. Nicht nur Ronald Reagan und seine erste Frau, auch Bogart und Bacall haben sich in diesem Hotel in der Nacht zusammengefunden. Und wer weiß, wie viele andere noch, bevor sie in die Wüste auf Indianerjagd zogen. Und das alles gleich hier an dem legendären Route 66. Route 66 has a lot of history. It goes for 10 miles here, then it goes for 2200 miles from Chicago to Los Angeles. It still exists the way it was. Yeah, oh yeah. Aber Señor Ortega irrt sich. Route 66 ist eine Chimäre. Sie haben sich hoffnungslos verirrt, mitten im Nirgendwo. Hier. Yeah, you know. Yeah. In that, just over the border. Hi. Hi. We were driving Route 66 and suddenly it disappeared. Ein heruntergekommenes Bauernhaus inmitten einer Wüstenlandschaft. See, you're here. Go back down this way. There's a water tower up here. And here's the railroad tracks right here. That's 66, the old 66. Ich kann, ha? Oshie Highway 66, ich meine, genau hier, ne? Eine alte Frau ist aus dem Nichts aufgetaucht. Sie spricht ihre eigene Indianersprache. That's 118? Or? Yeah, that's 118. That's okay. The old 66. Yeah, yeah, yeah. The old 66. Then you can go all the way down that same road. It's just like runs like all the way up to Lupton. Goes up to Lupton. Lupton, Arizona. Route 66 hat den Namen geändert. Es sind nur noch Bruchstücke des Highways erhalten. Die beiden sind alt genug, um sich zu erinnern, wie er mal war am Anfang. So ein betagtes Ehepaar, allein in einer verlorenen Landschaft, wo einer sich auf die Energie des anderen verlässt, lebenslang. Ist das Liebe, Gewohnheit, Partnerschaft, Not? Sie sprechen eine gemeinsame Sprache, die kaum ein Vorbeireisender als Sprache auch nur zu erkennen vermag. Wenn überhaupt jemand hier vorbeireist. Ein Laden an der Grenze zwischen New Mexico und Arizona. Und da drüben an der Mauer, da ist, nun, ein singender Fisch. Der wild mit seiner Schwanzflosse um sich schlägt und singt, bring mich ans Wasser, wirf mich in den Fluss. The singing fish. What's his name? Billy Bass. The big mouth Billy Bass. Sie haben zunehmend das Gefühl, von einer Filmkulisse in die andere zu geraten. Ein wunderliches Labyrinth, aus dem es kein Entkommen gibt. Und dass sie selber in einem Roadmovie sind, das Liebestunnel heiraten in Las Vegas heißen könnte. Falls es je zur Heirat in Las Vegas kommen sollte. Oktober 2011, Williams, Arizona. Letzter Halt auf einem letzten Bruchstück von Highway 66. Richtung Westen, endlich nach Las Vegas. Nicht viel los in dieser Stadt, außer einem blöden sprechenden Bären auf der Straße. Yeah, I find myself down here quite a lot. Seems I suffer from some social faux pas. Always getting gifts for people to say I'm sorry. Oops. Didn't mean to eat your pet. I realize now your wife's beehive didn't have any honey in it. Der Bienenstock ihrer Frau war leer, hatte keinen Honig mehr. Entsprechender frauenfeindlicher Bär. Those are cactus. Those are saguaro cactus. But these are nicer. Yeah, so let's take this. 2 yards? Two. Okay. And for a spicy lady like you. Perfect. Peppers. Oh. Endlich kauft er ihr ein Hochzeitskleid. Weiß? Nein. Sie entscheidet sich für Chilischoten-Design. Und er? What's the price now? Available in three qualities. Rabbit is $5.75, a beaver rabbit blend is $7.25, pure beaver is $1,000. Okay. It's a beaver, it's lovely. Beaver head, wow. Also, Kaktus, Sonnenbrille, Chili-Pfeffer-Rock, Cowboy-Stiefel, Biberhut. Die Hochzeitsausstattung. Alrighty, everybody. Well, again, welcome aboard. Next on the bus stop, folks, is at the end of the road, the end of Hermit Road, and that is Hermit's Rest. Vanessa, Busfahrerin im Grand Canyon, erzählt ihnen von Hermit's Rest und seiner berühmten Glocke. Unter dem Glockenbogen durchzugehen auf dem Weg nach Las Vegas, das bringt Glück. If you pass underneath, the legend says it'll bring you good luck. Where do you go after that? You go to Las Vegas after here. Most folks go to Vegas, so I always tell folks everything. You know, every little bit counts. For gambling or? Oh, yeah. Or for getting married? Well, you know, it depends. You know, over in Las Vegas, you go in one door and go get married and go out the back door and you get divorced. So it's like, no. Also, gehst du vorne rein, wirst du verheiratet. Gehst du hinten raus, bist du geschieden. Offizielle Weisheit über Las Vegas Hochzeiten. Vegas Wedding, this is Juliana. How can I help you? Hello. Can you give me some information about your services? Okay. How many guests are you expecting? None, because we're far from home. Wie viele Gäste erwarten Sie? Wieder mal ein Anruf in Las Vegas. Eine andere Chapel, in der man heiraten könnte. Okay. Our first package is $199 during the week, plus tax. And this package includes limo transportation, a bridal bouquet with three roses, groom boutonniere, and nine ceremony photos. $199 mit Limo und Rose im Knopfloch. Den Priester müssten Sie extra buchen. Wie steht's mit Elvis Presley als Zeremonienmeister? Okay, the Elvis package is $349 plus tax during the week. I will say maybe 10 or 15 minutes to get your marriage license. Sie können Ihre Heiratserlaubnis binnen 10 Minuten haben und dann zu der Zeremonie kommen. Die dauert auch nur 5 bis 10 Minuten. Mit etwas Glück haben Sie die ganze Sache in weniger als einer halben Stunde erledigt. Worauf warten Sie noch? You don't need to make an appointment. You can just drive through the chapel. Nein, keinen Termin. Keinen Elvis, keine Rosen, keine Blume im Knopfloch, nur der Minimalservice und alles ist erledigt. Jetzt brauchen Sie nur noch weiter westwärts zu fahren, dann erreichen Sie morgen Nevada. Nur noch 60 Meilen durch den Grand Canyon in die Stadt namens Paradise. Dann von Paradise aus nach Las Vegas. Moment mal. Sie fahren nordwärts aus dem Canyon statt nach Westen. Entweder haben Sie sich wieder verfahren oder kalte Füße gekriegt. Bonjour to all my Hopi relatives, Tewas too. You're listening to KUYI FM on the Hopi Reservation. Der Sender des Hopi-Reservats in North Arizona. Sie fahren eindeutig nach Norden, ganz weg von Las Vegas. Sie überqueren die Grenze von Utah Richtung Four Corners, da wo vier Staaten, Utah, Colorado, New Mexico, Arizona zusammentreffen. Sie müssen durch den roten Lehm. Der weiße Chevrolet ist schon rot verdreckt und steuern nun offenbar auf diese Marslandschaft zu, die unter dem Namen Monument Valley bekannt ist. So, nice to meet you guys. They call me Shashyaj. That's my name. My Indian name. Yeah, English is Mike. Michael. See? Like Michael Jordan playing basketball. Or like Mike Tyson, you know. Vom Auto aus sieht der Mann wie ein Bilderbuch-Cowboy aus. Mit seinem breitkrempigen Hut und den Sporen. Aber Mike ist ein Navajo-Indianer, ein Pferdefänger hier draußen in John Fort Point. Because John Fort, he was the director with the John Wayne. So he was all set up his camera right at the point right there. So das ist John Forts bevorzugte Filmkulisse, dieser Hintergrund mit den roten Bergen. Hier wurde Stagecoach und der Teufelshauptmann gedreht und genau hier auch die Marlboro Cowboy Werbung. Navajo, you call a Tebbi in this guy. So that's what that means, Monument Valley. Mike wohnt in einem Hogan. So heißt die traditionelle sechseckige Navajo-Behausung, gleich dort drüben hinter der Pferdekoppel. Welcome to Arizona. Er macht klar, dass er keine Squaw hat. Single. Ladies too much, you know, expensive. Ladies sind zu teuer, sagte er. You know, some lady, they get real jealous, you know. Really? Yeah, it's best to stay single. Single in Monument Valley? Yeah, single in Monument Valley is the best. If you want to get married, you can get married, yeah. But you have to pay for the ladies out here. How much? Like $500, what the horse, a cattle, and a country belt. Navajo, they wear the belt, those silvers. Also, eine Navajo-Braut kostet $500, dazu ein Pferd, etwas Vieh und den zeremoniellen Concho-Gürtel, beschlagen mit Silber und Türkisen. Und das alles muss an die Mutter der Braut bezahlt werden. Genauso wie in Italien oder der Schweiz, meint er. Der Kreuzberger Franzose hat weder ein Pferd noch Vieh. Aber wenn er seiner künftigen polnischen Squaw einen Concho-Gürtel schenken will, sollte er schleunigst anfangen, Silber und Türkise zu sammeln. Und das hier ist der richtige Ort dafür, nur ein paar Meilen weiter. Inmitten dieser ockerroten Mondlandschaft verkauft ein Junge Navajo-Kram. Wow, there's not a cloud. Blue skies. Da ist kein Wölkchen am Himmel. Die Aliens können uns also sehen. Das hat Thomas gerade gesagt. Er scheint der weise Narr bei den Navajos zu sein. So spielt ein Alien Gitarre. Vegas liegt südwestlich von hier. Die Heirats-CD scheint jetzt endgültig begraben zu sein, weil sie zurück über die Grenze von Utah nach Cortez, Colorado fahren. We have a lovely lodge out back. Do you want outdoor or indoor? Sie steigen in einem Motel ab. Der Kreuzberger Franzose aus New York erklärt, sie seien auf dem Weg nach Vegas, um zu heiraten, aber irgendwie vom Weg abgekommen, auf mehr als nur eine Weise. Well, I can marry you right here. You do not have to be a licensed minister to perform a marriage ceremony. Anyone could do it. I can marry you here at the motel in the state of Colorado. So. In Colorado kann jeder eine Eheschließung vollziehen. Connie, die Motelbesitzerin, und ihr Mann Steve wären bereit, es zu tun. Gleich jetzt und hier. Vergiss Las Vegas. Machen wir es hier. Auf der Stelle und sofort. Warum nicht? If you look at the Bible, God is the one who ordained marriage, created man and woman, that they would procreate and have children. Darum nicht. Sie sind in eine Gottesfalle geraten, diese semi-fanatischen, erleuchteten amerikanischen Bibelfundamentalisten. Noch so eine Aussteigersekte auf der Suche nach Konvertiten, die aus Versehen in ihrem Motel gestrandet sind und strikt gegen Vegas. The person performing the ceremony is going to be an Elvis Presley look-alike, which is no different from me dressing up like Elvis here, right? Ist es nicht egal, ob jemand als Elvis oder als Priester verkleidet ist? Wer spricht denn dagegen, es so schnell wie möglich und mit minimal service hinter sich zu bringen? I wouldn't be able to do that because my understanding of God's view and his plan for marriage, Gottes Plan für die Ehe, his love for each one of us, it's a lot deeper than just signing a paper. CSN, the Christian Satellite Network. Gottes Plan für die Ehe hat ihnen einen ordentlichen Schreck eingejagt. Sie wollen niemandes Hochzeitspläne, nur ihre eigenen. Das heißt, überhaupt keine Pläne. If it wasn't for Calvary Ranch, I would not know Jesus Christ as I know him today. Well, St. Louis Little White Chapel may help you. Weltberühmte Little White Chapel. Like our Michael Jordan's 519. Clues like champagne glasses, certificate holder for your marriage license. Why is it called Michael Jordan? Because it's everything he got when he got married here. Michael Jordan got married in Las Vegas. I didn't know that. Michael Jordan hat wahrscheinlich in einer Stretchlimousine oder einem Hubschrauber oder einem Las Vegas Raumschiff geheiratet. Want the limo to be 179. What car? What kind of limo? Lincoln. A Lincoln. Mm. Ein Lincoln. Okay. Okay. Aber was ist, wenn Sie es in Ihrem schlammverschmutzten Chevrolet tun wollen? Sie fahren vor, heiraten, fahren weg. So we can just drive in and drive out again. Yes, you can. 23. Oktober 2011. Wieder überqueren sie die Utah-Grenze, diesmal von Colorado aus, und durchfahren west-südwestlich eine endlose, schöne, leere Landschaft. Die Flucht vor Gottes Heiratsplan hat sie durch wahrhafte Traumorte geführt. Mexican Hat, Mesa Verde, Durango, The Arches, The Valley of Fire, Silverton. I didn't ask you, are you members of the church? No. Okay. Not yet anyway. Oh, wieder eine Gottesfalle. Sie sind in St. George, Utah, im Haus von Brigham Young, Mormonenoberhaupt im 19. Jahrhundert. Appreciate you coming. Thank you. Can I just ask you one question? Sure. Nein, danke. Sie wollen keine Mormonen werden. Was das künftige Brautpaar allerdings interessiert, ist die Sitte der Polygamie. Oh no, he had more than one. Yes. Brigham, a lot of women were sealed to him because their husbands weren't worthy. So when their husbands would die, they wanted to be sealed so they could have their children. Was für ein seltsames Wort, sealed. There's a lot of women sealed to him that he ever never lived with. Viele Frauen wollten mit Brigham Young versiegelt sein, auch wenn sie nicht einer seiner vielen Ehefrauen waren. Sie wollten, dass er ihre Kinder zeugt, weil es ihre eigenen Ehemänner nicht wert wären. Okay. Now. Sie wollen dringend weg von hier. Da holt der Mormone den letzten Jesus-Trumpf aus dem Ärmel. Well, after he was crucified, he came to this continent. Wie bitte? At one gathering, there was over 2,500 people got to feel the nail prints in his hands and feet. He ordained 12 apostles here also. Jesus kam also auf den amerikanischen Kontinent. Die Indianer konnten die Wundmale an seinen Händen und Füßen fühlen und er castete hier 12 Apostel. On the American continent. Uh-huh. Jesus. He did. And when was that? After he was crucified, between the time that he was crucified and the time that he showed up back there resurrected, because they said he came down through the clouds. It tells you in here. Stellen wir das nochmal klar. Der Mormone sagt, ich zitiere, Jesus kam nach Amerika, nachdem er gekreuzigt worden war, zwischen seiner Kreuzigung und der Zeit, als er dort wieder auferstand. Zitat Ende. Walk sign is on to cross 6th Street. Walk sign is on to cross 6th. Der Mormonen-Jesus steigt aus den Wolken herab in den amerikanischen wilden Westen. Tausende von Indianern fiebern danach, seine Stigmata zu berühren. Aber wenn dann ausgerechnet ein Sturm aus Südwest geweht hätte, dann wäre Jesus über die Utah-Nevada-Grenze ins Sündenbabel, bekannt als Las Vegas, geblasen worden. This is the inside. We start as low as $35 for a drive-through, $45 for a civil ceremony, okay? 25. Oktober 2011. Auf der Treppe zum Lizenzbüro werden sie von Hochzeitszeremonienverkäufern bedrängt, die alle Heiratsprogrammpakete anbieten. Da ist ein junger Schwarzer und eine äußerst aggressive weiße Frau. Beide kämpfen mit Zähnen und Klauen um ihre Kunden. Well, Vegas is quote unquote Sin City, so to say Sin City, whatever, why would you come to Vegas if you're concerned about that? This is the inside. And what's the name of yours? Special Memory. A Special Memory Wedding Chapel. Die Hochzeitsbitterin kommt von der Special Memory Chapel und verspricht eine besondere Erinnerung. Der Mann vertritt Sin City, Stadt der Sünde, wie der Spitzname für Las Vegas lautet. Sie behauptet, Sin City habe gar keine Lizenz. Er kontert, dass man bei Special Memory eine Prediger-Sondergebühr zu entrichten habe. I'll take care of you. Thank you, I will. I'm here. Die beiden flüchten ins Lizenzbüro. Am Schalter zeigen sie nur ihre Pässe. Nur Pässe und... In cash or credit. Eheschließung in Las Vegas, $60. If we get married here, this is valid in throughout the world. Weltweit gültig. Draußen vor dem Lizenzbüro schlagen die Geier wieder zu. $40 with the free DVD, not the pink form in your marriage package. You can mail out for a year after 10 days. And that's my word. I'm here. I have transportation for you. $45 out the door, not a penny more. Still with Mario, guys. Excuse me. $45, not a penny more. No hidden charges, no minister fee, no tax, no pressure sales, no BS. $45 at Special Memory Wedding Chapel. Keine Steuer, keine versteckten Kosten, kein Bullshit. Als wollte sie eine Waschmaschine verkaufen. You have your own vehicle? You can go through the drive-thru. Und wie steht's mit einer Drive-Thru-Heirat? Just go through the drive-thru, pull up to the window. The minister comes to the window. You give him your license, you exchange vows, exchange rings. It's real simple. Sie fahren einfach vor den Schalter. Der sogenannte Minister, Zeremonienmeister, kommt ans Fenster. Sie geben ihm ihre Lizenz. Sie tauschen Gelöbnisse, tauschen Ringe. Es ist wirklich ganz einfach. And if we have no rings, wenn Sie keine Ringe haben, then it's even quicker. Dann geht's noch schneller. Da irren sie nun durch den gewaltigen Kitsch-Urwald namens Downtown Las Vegas auf Shoppingtour nach einem Ort zum Heiraten. Wo wird es sein? Always and Forever? Chapel of the Bells? Graceland? Mon Bel Ami? Chapel in the Clouds? Oder Special Memory, eine Hochzeitskapelle, die eher nach einem Bestattungsinstitut aussieht, mit einer Zeremonienmeisterin im Drive-Thru-Schalter, die wirkt, als wolle sie Cheeseburger verkaufen, statt eine Eheschließung zu vollziehen. Nein, danke. Keine Special Memory für diese beiden Oldtimer. Nein, sie hasten in den Chevrolet und rasen auf die falsche Seite der Gleisanlage. Hey, my friends, you guys made it! Sin City. Der schwarze Vertreter ist deutlich überrascht, dass sie am Ende doch zu seiner Kapelle kommen. Die polnische Dame hat also von einer Zeremonie im Auto geträumt, am liebsten bei laufendem Motor mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Nur, Sin City hat keine Drive-Thru-Schalter wie Special Memory. Aber der schwarze Vertreter behauptet, dass sie Drive-Up heiraten können, das heißt auf dem Parkplatz. So oder so. Hier wollen sie es offenbar endlich machen. Es ist billig, spießig, verkommen, in einer miesen Gegend, sieht aus wie ein schwarzes Ghetto. So weit wie möglich entfernt vom Bild einer traditionellen Hochzeit. In Las Vegas, that day, they did over 4,000 weddings. And I did 130 that day. Crazy. And I stood there from midnight till the next midnight, one right after another. Man kann sich kaum einen langweiligeren, trockeneren Heiratsminister vorstellen. Aber Mr. Smith, ja, echt, Smith, hat zumindest einen aufregenden Tag in seinem Leben gehabt, den Glückstag 7.7.2007, als er in 24 Stunden 130 Paare getraut hat. Noch erstaunlicher für ihn sind die endlosen Scharen von Paaren, die den weiten Weg aus China machen, nur um in Vegas zu heiraten. I don't know why the Chinese come here, but they do. It's amazing how many people come from China. I think I've done three couples from China today. Die Europäer warten also in der Schlange hinter dem dritten chinesischen Paar des Tages. Der Motor der Hochzeitslimousine auf dem billigen Sin City Parkplatzgelände läuft. Ein gemieteter Chevrolet Aveo, ursprünglich unschuldig weiß, inzwischen allerdings verdreckt von rotem Lehm aus dem Monument Valley. How do I say your name? Malgorzata? Jetzt kurbeln sie das Wagenfenster runter und Zeremonienmeister Smith steht auf dem windigen Parkplatz und beugt sich unbeholfen herunter zum Fenster des Beifahrersitzes. Die Dame aus Polen hält ihm ihr Mikrofon direkt unters Kinn. David, Malgorzata, we are gathered here today for a joyous occasion. Wer ist hier zusammengekommen? Niemand ist hier versammelt. Außer vielleicht ein paar streunende Hunde aus der Nachbarschaft. In the United States we have an expression and it goes like this. You should stop and take time to smell the roses. It means du solltest dir Zeit nehmen, den Duft der Rosen zu atmen, sagt der Zeremonienmeister. Der Kreuzberger Franzose erleidet eine Kitschattacke. Noch ist Zeit zu entkommen, den Motor starten und verschwinden. I'm Malgorzata. Take thee, David. Take thee, David. To be my wonderful husband. To be my wonderful husband. My really handsome husband. My really absolutely extremely handsome husband. She's ad-libbing. Natürlich improvisiert sie. I love you. Was sollte sie unter diesen Soap-Opera-Umständen sonst tun? Mr. Smith gibt sich die größte Mühe, nett zu sein, absolut extrem schmittig, weil er, wie alle amerikanischen Verkäufer, ein hübsches, dickes Trinkgeld erhofft, das ihn für sein verlogenes Lächeln entschädigt. Und der französisch-kreuzbergische Extrematheist hat ihn gewarnt. Kein Trinkgeld, wenn Sie nicht die Religion absolut extrem aus der Zeremonie weglassen. Now take her hand and press it to your lips. Do we have a ring for the groom? Unfortunately not. Okay, that's fine. It's not required. Nein, Sir. Kein Ehering, kein Pferd, kein Vieh, kein Edelstein besetzter Conchogürtel für die Brautmutter. It gets no better than telling each other how much you love each other. Es dauert jetzt schon länger als die versprochenen 2 Minuten auf dem Heiratszähler. So etwa 4 oder 5. Think back to today, this very special day, the day you stopped to take time to smell the roses. Der Tag, an dem ihr innehieltet, den Duft der Rosen zu atmen. Und der Kuss? Naja. Do you like to kiss your bride? Das reicht, oder? Das Sin City Heiratspaket enthält noch ein Extra. Wer seine $40 bezahlt hat, kann nach Las Vegas kommen und so oft er will sein Ehegelübde erneuern, bis ans Ende aller Tage. Oder darüber hinaus. Nein, danke. Sie haben das Papier, für das Sie hunderte von Meilen gefahren sind. Sie werden nicht wieder herkommen. Jedenfalls nicht im Diesseits. Der Film springt auf schneller Vorlauf. Der Hochzeits-Chevrolet ohne Fähnchen oder Just Marriage Schild, dafür mit viel trockenem roten Schlamm. Sie brausen jetzt ohne anzuhalten von einer Wildnis in die andere, durch einen heftigen Wüstensturm, der den Schlamm mit Staub überdeckt, bis das Auto einfach anhalten und verschnaufen will. Manche unserer Freunde hielten die Idee, in Las Vegas zu heiraten, für ein Spiel. Wo ist das Ritual? Wo ist der Ernst? Vegas war nur eine Station auf unserer Reise durch einen 1000 Meilen langen Liebestunnel. Wahrscheinlich verbringen weniger abgebrühte Jungvermählte ihre Flitterwochen in feuchten Gegenden auf Hawaii oder den Bahamas, vielleicht in der Hoffnung auf Nachwuchs. Wir beide dagegen sind auf dem Weg nach Zabriskie Point, zu einer weiteren Filmkulisse an einem der aller trostlosesten Orte des Planeten. We are sitting on a rock in a place called Natural Bridge in Death Valley, California. And it's very dry. No life here. No life. Just rocks. Mitten im Death Valley gibt es eine Art Oase. Jemand hat ein paar Bäume gepflanzt, um den Eindruck zu erzeugen, dass das Tal Leben ertragen kann. Dieser erstaunlich redselige Vogel hat die Herausforderung angenommen. Meine polnische Lady steht direkt unter ihm und richtet ihr Mikrofon auf seinen Schnabel, so wie sie es vor 2 Tagen in einem anderen Zusammenhang gemacht hat. Vielleicht hätte er unser Zeremonienmeister sein sollen. Wie viel freier wären wir gewesen ohne menschliche Einmischung? Schließlich verlangt er kein Ehefähigkeitszeugnis. Er predigt nicht God's view and his plan for marriage. Er rät uns auch nicht zu Stop and take time to smell the roses. Er war schon im Death Valley lange bevor der Mormone Jesus came to this continent. Er spielt spontan eine Rolle in dem Radio Road Movie. Prahlt mit seinem reichen Repertoire an Balzmelodien, bis wir ihn schließlich zurücklassen. Und unseren schlammverkrusteten Chevrolet immer weiter steuern. Ohne Plan, ohne Zweck, ohne Druck. Immer weiter durch diese denkwürdige Filmkulisse. Liebestunnel, heiraten in Las Vegas. Sie hörten ein Radio-Road-Movie von Malgorzata Gerwe und David Zane Meyerowitz. Es sprachen Leslie Moulton und Felix von Manteuffel. Ton und Technik Eva Pöpplein und Kiwi Hornung. Regie die Autoren. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2012.